لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طيب، بارك الله فيكم. Ich glaube, wir haben heute den 50. Dars von den Fajr unterrichten, nicht wahr? Okay, Alhamdulillah. Wir sind gerade im 10. Hadith, das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Das 10. Hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطين السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Also von Abi Hurairata radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ta'ala ist gut und er nimmt nur Gutes an. Und Allah ta'ala befahl den Gläubigen, womit er die Gesandten befahl. So sagte er, O ihr Gesandten, speist Gutes und handelt Gutes. Und der Erhabene sagte, O ihr, die ihr glaubt, speist vom Guten, von dem Guten, womit wir euch versorgt haben. Dann erwähnte er den einen, der auf der langen Reise ist, ungepflegt und staubig. Er hebt seine Hände zum Himmel und sagt, ja Rabb, während sein Essen von Haram ist und sein Trinken von Haram ist und seine Kleidung von Haram ist und er wurde mit Haram ernährt, so wie kann dem geantwortet werden? Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, Und wer die Ad'iyah, Mehrzahl von Dua, yani, betrachtet, die in den Koran erwähnt wurden, er findet, dass sie meist beginnen mit dem Namen des Herrn, Ar-Rabb. Okay? Yani, wer die Bittgebete betrachtet, die in den Koran erwähnt wird, findet er, dass sie immer mit Rabb beginnen. Ja, mit dem Namen Allahs. Rabb, der Herr. Wie ist seine Aussage? Wie die Aussage des Erhabenen? Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Oder der andere Dua, also, O unser Herr, gewähre uns in der Dunya Gutes und in der Akhira Gutes und bewahre uns von der Strafe des Feuers. Oder? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو unser Herr, يعني bestrafe uns nicht, wenn wir vergessen oder irren. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به und seine Aussage ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا und so weiter und das findet man in dem Koran sehr oft, dass die Gebete immer mit ربنا beginnen. Also mit dem Namen Allahs, Rabb. Und Malik und Sufyan wurden gefragt über denjenigen, der im Dua sagt, Ya Sayyidi. Ja, ist ein anderes Wort, nicht mehr mein Gebiet, also auf die Art. So sagten sie, er soll sagen, ja, Rab. Und dann sagte Malik dazu, wie die Propheten auch gesagt haben in ihren Dua. Ja, man soll nicht sagen, mein Gebieter oder so, sondern man soll auch sich sogar in der Art und Weise, wie man Dua macht, sondern sich an die Sunna halten. Was aber den betrifft, was davon hindert, dass der Dua geantwortet wird, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass das Ausweiten im Haram, essend, trinkend, kleidend, ja, und ernährend, ja, dass das ein Grund dafür ist, okay, dass der Dua nicht geantwortet wird. Und wir haben schon bereits den Hadith von Ibn Abbas in dieser Bedeutung auch erwähnt, bereits erwähnt. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Sa'd gesagt hat, ja Sa'd, atib mat'amak, lass dein Essen oder dein Speisen gut sein, yani rein sein. Takun mustajaba da'wa. Dann wird deine Dua angenommen. Ja? So ist das Essen von Halal und das Trinken davon, das Kleiden davon und das Ernähren davon, ja, ein Grund, das erfordert, dass der Dua angenommen wird und geantwortet wird. Und Ikrimah ibn Ammar überlieferte, er sagte, Al-Asfar erzählte uns, er sagte, es wurde zu Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu gesagt, ja, wird denn Dua unter die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angenommen? Ja? Oder besser gesagt, warum wird denn Dua angenommen? Ja, das ist damit gemeint. Er sagte, ich habe kein Stück Brot zu meinem Mund erhoben, außer dass ich wissend war, woher sie gekommen ist, ja, und woher das Stück Brot gekommen ist, woher es gekommen ist und von wo es gekommen ist und von wo es rausgekommen ist und von Wahab ibn Munabbih, rahimahullah, dass er sagte, das heißt, wer will, dass Allah sein Dua antwortet und annimmt, ja, dann soll er sein Essen gut sein lassen. Yani, er soll es rein sein lassen. Und von Sahl ibn Abdullah, dass er sagte, Man akala al-halal 40 sabahan ujibat da'watuh. Wer das Halal 14 Tage lang nur Halal isst, dessen Dua wird angenommen. Und von Yusuf ibn Asbat, dass er sagte, بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. Er sagte, uns erreichte, ja, dass der Dua nicht zum Himmel erlangt, wegen das schlechte Essen, ja, das unreine Essen, das Haram-Essen. Haram, das heißt denn jetzt, das Essen selber ist Haram oder von Haram-Geld gekauft. Okay? Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, wie kann denen geantwortet werden, bedeutet, wie soll ihnen geantwortet werden? So ist das eine Frage im Sinne von Verwunderung, ja, und Ausschließung. Okay? Jedoch ist es nicht eindeutig, dass es unmöglich wird, dass es unmöglich ist, dass ihm geantwortet wird. Und dass es komplett niemals geantwortet wird. Nimmt man davon, dass das Ausweiten im Haram und das Essen und das Ernähren davon von den Hindernissen der Beantwortung des Duas ist. Und es kann etwas geben, was dieses Hindernis wieder hindert. Ja? Und es kann wieder noch andere, er kann halal essen und alles haben, ja, und sich ja nicht von halal ernähren, von halal trinken, von halal kleiden und so weiter, aber er tut andere Verbote, die wieder das Beantworten des Duas hindern. Oder er unterlässt Pflichten, wie in den Hadith, dass das Unterlassen des das Gebeten des Guten und Verbeten des Schlechten, dass das Unterlassen davon hindert vor den Dua der besten Menschen. Ja, ihr Dua wird nicht angenommen und wird nicht geantwortet. Und das Handeln mit dem Guten ist erfordert die Beantwortung des Duas. Und deshalb, als diejenigen, die in der Hölle reingegangen sind, ja, und die Hölle dann zu geworden ist durch die, durch den Felsen, ja, als sie dann Allah Azza und sie haben keinen Ausweg mehr gefunden, als sie Allah Azza wa Jalla dann mit ihren guten Taten, ja, gebeten haben, yani, dass sie gesagt haben, oh Allah, wenn diese, er hat die beste Tat von sich ausgewählt und hat gesagt, ja Allah, wenn diese Tat für dich, wenn ich diese Tat für dich aufrichtig gemacht habe, so erlöse uns von das, was wir sind. Dann ging und so weiter. Dann ging das, als sie drei alle, als sie das alle gemacht haben, ja, ging der Felsen weg und sie konnten wieder rausgehen. Okay? Und das und ihr Dua wurde geantwortet. Und Wahb ibn Nabih sagte, مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. Okay. Ein Beispiel für denjenigen, der Dua macht ohne Tat, ist wie derjenige, der schmeißt, ohne, der eine Steine schmeißt, Allahu alam in Hajj, ohne Wetter. Wetter ist drei oder sieben und so weiter. Ja. Und von ihm, dass er auch gesagt hat, die gute Tat, die gute Tat überbringt den Dua, ja, lässt den Dua ankommen. Und dann rezitierte er die Aussage des Erhabenen: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Zu ihm erlangt oder erhebt sich, kommt, yani, das Gute. Das gut, die guten Worte in der Dua und die gute Tat, ja, erhebt es, ja, lässt es ankommen. Surat Farad, Vater, Vers Nummer 10. Und von Umar, radiallahu anhu, dass er sagte, بِالْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهِ يَقْبَلُ اللَّهُ الدُّعَاءَ وَالتَّسْبِيحِ. Durch das Zurückhalten von dem, was Allah verboten hat, nimmt Allah Azza wa Jal den Dua und das Gedenken, das Tasbih, wenn man Subhanallah und so weiter sagt, nimmt das Allah an. Und von Abu Dharr, radiallahu anhu, dass er sagte, يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. من الملح. Yani, mit der Frömmigkeit reicht dann neben ihm der Dua genau das, was der Salz, ja, oder was beim Essen vom Salz nötig ist. Okay? Und dann sagte, رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا فقال موسى أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت رحمته وأنت أرحم الراحمين فماذا صنعت في حاجته؟ قال فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. الله أكبر. Also Allah sagte, Musa alayhi salam sah einen Mann, der seine Hand erhebte, ja, und er bittet, während er Allah, yani, mit voller Anstrengung, ja, und voller Demut yani, gebeten hat. So sagte Musa, O mein Herr, den Diener hat dir Dua oder macht zu dir Dua, bis du mit ihm barmherzig warst. Und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Ja? So was hast du Was ist jetzt mit seiner Sache, Jani? Hast du ihm seine Sache gegeben? Er sagte, O Musa, wenn er seine Hand erhebt, bis er nicht mehr kann, ja, bis er für immer, Jani, dann werde ich seine Sache nicht anschauen, Jani, nicht erfüllen, bis er sich um meinem Recht kümmert. Ja, bis er zuerst Allahs Rechte einhaltet. Und der Tabarani überlieferte mit einer schwachen Überlieferung von Ibn Abbas die gleiche Bedeutung marfu an, aber es ist eine schwache Überlieferung. Und Malik ibn Dinar sagte: Asaba bani Israel bala fakharaju makhrijan fa'uha Allahu ta'ala ila nabiyihi. فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام والآن الآن اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. الله أكبر. Also Malik ibn Dinar sagt, Bani Israel, die Kinder Israels, traf eine Heimsuchung, ja. So sind sie alle auf einmal rausgegangen, ja. So sind sie alle, ja, um Allah Azzawajal zu beten, ja, zu bitten. So hat Allah Azzawajal zu einem Prophet, von seinem Prophet, zu einem Prophet, geoffenbart, das verkünde ihnen, dass ihr geht alle raus, ja, mit schmutzigen Körpern, mit unreinen Körpern, und erhebt zu mir Hände, mit der ihr Blut vergossen habt und mit der ihr eure Häuser mit den Haram gefüllt habt. Jetzt ist mein Zorn über euch noch größer geworden. Ja? Und ihr habt euch nicht gesteigert oder nicht, habt euch nicht vermehrt, außer dass ihr euch von mir noch mehr entfernt habt. Und einer der Salaf sagte, La tastabti al-ijaba, wa qad sadatta taruqaha bil ma'asi. Ja, einer der Salaf sagte, du sollst nicht denken, dass die Antwort langsam ist. Ja, wo du die Wege der Beantwortung deines Duas zugeschlossen hast mit den Sünden. Und einer der Dichter sagte über diese Bedeutung, Nahnu nad'u al-ilaha fi kulli karbin, thumma nansahu inda kashfi al-kurubi, kayfa narju ijabatan li du'ain, qad sadadna tariqaha bil-dhunubi. Wir bitten den Allah oder den Gott bei jeder Heimsuchung, bei jeder Drangsal. Ja? Und dann vergessen wir ihn, wenn das von uns beseitigt wird. Wie sollen wir auf die Beantwortung eines Duas hoffen, wo wir der Weg dafür mit den Sünden zugeschlossen haben? Ende des 10. Hadiths. Wir machen inshallah morgen mit dem 11. Hadith weiter. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khair.